Bestelle dein Haus, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht lebendig bleiben. Denn du wirst sterben und nicht lebendig, Denn du wirst sterben und nicht lebendig, bleiben. Bestelle dein Haus. Du musst sterben.